Ja, sicher. Ist der 1. Mai, ne? Macht das Ganze in der Mai? Was? Keine Ahnung. Ja, soll ja trocken bleiben. Dann hätte ich gerne noch ein Schätzchen mit Beeren. Ich vergesse mal der Erde. Was ist hier? Ich auf einmal. Ja, ich war auf einmal gekommen. Geht's dann auch so, ne? Tschüss.